Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Eiszeit. Es war mir schon immer ziemlich unverständlich, weshalb die Menschen einen großen Teil des Winters anstatt in geheizten Wohnungen im Freien verbringen. Doch in einem Land, in dem es zum Volkssport gehört, kilometerlange Staus in Kauf zu nehmen, nur um sich danach im Schnee alle Knochen zu brechen, erstaunt es auch nicht, dass Menschen in mäßig geheizten Hallen auf harmlose Hartgummischeiben einschlagen. Herr Schenkel war Eishockeytrainer und er hatte ein kleines Problem. Ich habe Morddrohungen erhalten. Was denn? Aufgebrachte Fans, die ihren Kopf fordern? Nein, nein, damit könnte ich leben. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Eishockeytrainer. Eine Zeit lang war ich sehr erfolgreich. Aber seit 5 Jahren trainiere ich nur noch den Nachwuchs. Tja, es ist schön, mit jungen Menschen zu arbeiten. Doch auch dieses Kapitel ist für mich bald abgeschlossen. Ab Januar arbeite ich im Management dieser Eishalle. Und die Morddrohungen haben mit diesem neuen Job zu tun? Das vermute ich, ja. Beweisen kann ich natürlich nichts. Worin bestehen die Drohungen? Anrufe oder Briefe? Briefe, das Übliche. Auf einer Maschine getippt, alles in Kleinbuchstaben und natürlich ohne Absender und Unterschrift. Haben Sie einen dieser Drohbriefe dabei? Nein, ich habe sie alle weggeschmissen. Aber heute Morgen klemmte ein Zettel unter meinem Scheibenwischer. Hier, sehen Sie. Heute bist du dran. Unruhigend, oder? Wer hat einen Grund, sie heute umzulegen? Es gibt Gerüchte in der Halle. Ich habe veranlasst, dass einem Mitarbeiter gekündigt wurde. Roland Lang, ein ehemaliger Eishockey-Profi. Guter Verteidiger, technisch zwar limitiert, aber dafür hart im Austeilen. Leider taugte er nur auf dem Eisfeld etwas. Haben Sie mit dem Mann gesprochen? Ich möchte, dass Sie das für mich übernehmen. Ist er der Einzige, der für die Drohungen in Frage kommt? Na, vielleicht kommt auch noch Frau Weber in Betracht. Sie arbeitet seit 20 Jahren hier in der Halle für einen lausigen Lohn. Ich habe ihr nahegelegt, sich im kommenden Jahr pensionieren zu lassen. Das sind immerhin schon 2. Oh, die Nummer 3 wäre Fischbach. Ein junger Mitarbeiter, den ich im Verdacht habe, Eishockeystücke zu klauen und sie dann weiterzuverkaufen. Und ihn wollen Sie auch entlassen? Ihm wurde bereits gekündigt, allerdings nicht von mir. Aber vielleicht glaubt er, dass ich verantwortlich für die Kündigung bin. Wahrscheinlich würde sich alles in Luft auflösen, wenn Sie sich dazu durchringen könnten, mit Ihren Mitarbeitern zu reden. Nein, das wäre ein Zeichen von Schwäche. Angestellte sind wie Eishockeyspieler. Man muss ihnen klar und deutlich vermitteln, wo es lang geht. Diskussionen sind etwas für Schwächlinge. Vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn sie jemand erschießen würde. Ich bezahle sie nicht, um mich zu beurteilen. Sie sollen mich beschützen. Oder sind sie nicht auf solche Aufträge angewiesen? Ich nannte ihm meinen Ansatz und er streckte mir einen Umschlag entgegen. Er enthielt meinen Tagesansatz, mehr nicht. Ich hoffte, dass es ein kurzer Tag werden würde. Doch dann sah ich, wie ein Mann die Halle betrat. Der Mann wagte sich auf das Eis und wurde prompt von einem Spieler umgefahren. Ein Hühne hob ihn in die Höhe, fuhr ihn zur Bande und legte ihn auf die Spielerbank. Er erholte sich rasch von dem Zusammenprall. Haben Sie das gesehen, Maloney? Das war ein richtiger Bodycheck. Dieser Mann muss ein Nationalspieler sein, so wie der gebaut ist. Der Jüngling, der Sie gerammt hat, muss sich noch nicht einmal wöchentlich rasieren. Tatsächlich. Unglaublich, wie die Jugend heute gebaut ist. Wenn ich mir vorstelle, dass das alles einmal Polizisten werden könnten. Die Verbrecher würden vor Angst im Ausland Asyl beantragen. Jetzt tun sie das höchstens aus Scham, weil sie auch einmal von einer richtigen Polizei verfolgt werden möchten. Haben Sie etwa auch bei einer Tombola gewonnen, Maloney? Ich spiele nicht und ich gewinne nicht. Und an der Börse bin ich auch nicht kotiert. Da sehen Sie wieder einmal, was Ihnen im Leben alles entgeht. Ich habe bei der Polizeitombola Gundenschwil Süd einen Preis gewonnen. Eine Rundfahrt, Maloney. Was denn? Einmal rund ums Hallenstadion. Viel besser, Maloney. Eine Rundfahrt auf der Zamboni-Maschine. Klingt nach einer Vorstufe der Vespa. Mit der Zamboni-Maschine wird das Eisfeld gereinigt. Ist doch toll, Maloney. Ich gehöre zu den ganz wenigen Menschen, die einmal auf einer solchen Maschine mitfahren dürfen. Er strahlte wie ein Dutzend Mädchen, die bei Grabungsarbeiten auf prähistorische Barbie-Puppen gestoßen waren. Während der Polizist auf die seltsame Maschine stieg, unterhielt ich mich mit dem Eismeister. Ja, der Kunst der Eisreinigung wird leider in den Medien viel zu wenig Beachtung geschenkt. Auch die Kunst des Hotdog-Verkaufs wird von den Journalisten völlig falsch beurteilt. Ja, sie sagen es. Hä? Nicht die Spieler sind es, die diese Halle am Leben erhalten. Ihr sozusagen Atem einhauchen. Nein, wir sind es. Die oft unsichtbaren Mitarbeiter. Spieler und Trainer kommen und gehen, nur die Eismaschine bleibt. Und was sagen Sie dazu, dass Herr Schenkel jetzt neuer Manager in der Halle wird? Ja, mein Gott, was soll ich dazu sagen, hä? Als Trainer ist er abgehalftert, vielleicht taugt er als Manager noch etwas. Allerdings würde ich es vorziehen, wenn endlich junges Blut ins Management befördert würde. Wie zum Beispiel Frau Andret. Sie ist für die Rockkonzerte zuständig, hä? Sie ist jung und... ja, unglaublich. Ja, wie soll ich sagen? Einfach umwerfend ist sie, hä? Also beruflich natürlich, rein beruflich. Der Eismeister errötete, als sich uns eine junge Frau näherte, der man in jeder Fernsehserie dieser Welt eine Hauptrolle angeboten hätte. Sie trug enge Jeans und eine teuer aussehende Lederjacke. In beiden Händen hielt sie je ein Handy und vermutlich steckten in ihrer Jacke noch mehr von den Dingern. Im Hintergrund drehte die Eismaschine langsam ihre Runden. Sind Sie vom Sicherheitsdienst? Nur, wenn es Sie persönlich betrifft. Keine Anmache bitte, das ist unter meinem Niveau. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie die Initiative ergreifen. Da drüben hinter der Bande liegt ein Toter. Hat er Sie angemacht? Er wurde vermutlich von einem Pöck getroffen. Ein Unglücksfall. Wir müssen die Leiche wegschaffen. Und weshalb müssen wir das? Weil dieser Tote für Unruhe sorgen würde. Wir stehen unmittelbar vor einer Kapitalerhöhung. Wir benötigen Aktionäre und keine negative Publicity, Sie verstehen? Ich verstand und folgte der energischen jungen Frau. Der Tote lag auf dem Bauch und unmittelbar neben dem Kopf lag eine Hartgummischeibe. Ich erklärte der Frau, dass das Wegschaffen einer Leiche durchaus ein Delikt darstellen könne. Sie schaute mich fassungslos an und tippte auf einem Handy eine Nummer ein, während sie gleichzeitig auf dem anderen einen Anruf entgegennahm. Mein Klient setzte sich bleich auf einen Stuhl, während der Polizist nach einem Kugelschreiber suchte und dabei in seiner Jacke auf ein übelriechendes Stück Kuchen stieß. Nachdem er endlich gewappnet war, überflüssige Fragen zu stellen, tat ich, was ich in solchen Situationen immer tue, murren. Sie bleiben hier, Maloney. Wo eine Leiche ist, auch ein Maloney. Irgendwann steht das in unserem Dienstreglement. Er wollte mich treffen. Er wollte mich treffen. Wo wollte der Tote Sie treffen? Hatten Sie vielleicht eine intime Beziehung zu dem Mann? Nicht der Tote, der Mörder wollte mich treffen. Haben Sie eine intime Beziehung zum Mörder? Ich habe keine intimen Beziehungen. Ich lebe voll und ganz für meinen Beruf. Eishockey ist mein Leben. Und seine Verdammnis. Er glaubt, dass ihn jemand umbringen möchte. Was denn? Noch ein Mord. Und was ist mit dem jungen Mann, der getötet wurde? Ein Angestellter, ein tüchtiger Mann, ich hätte ihn befördert. Sie geben also zu, dass Sie den Mann ins Jenseits befördert haben? Ich doch nicht. Ich bin Opfer, nicht Täter. Das weiß man heutzutage nicht mehr so genau. In den Medien sind heute alle Opfer. Das verkauft sich besser. Was meinen Sie, Maloney? Soll ich den Kerl verhaften? Er hat mit dem Mord nichts zu tun. Aber vielleicht weiß er, welcher Spieler so präzise schießen kann, um jemanden tödlich am Kopf zu treffen. Von denen, die jetzt auf dem Eis sind, garantiert keiner. Schauen Sie sich die Spieler an, jung und unbegabt. Ich bin froh, wenn sie ab und zu das Tor treffen. Die sind nur gut, wenn es darum geht, Verträge auszuhandeln. Mein Klient erholte sich langsam von dem Schock. Der Polizist schrieb seinen Notizblock voll und schwärmte zwischendurch von seiner Fahrt auf der Eismaschine. Bedauerlicherweise hatte ihn dabei kein Pöck getroffen. Dafür traf ich auf Frau Wanner, den guten Geist der Halle. Sind Sie berechtigt, Sie frei in dieser Halle zu bewegen? Benötige ich dazu eine Sondergenehmigung des Vatikans? Ob katholisch oder nicht, tut hier nichts zur Sache. Ich habe die Aufgabe, in dieser Halle für Ordnung zu sorgen. Und Leute wie Sie fallen in meinen Zuständigkeitsbereich. Aber nicht mehr lange. Sie werden demnächst pensioniert. Solche Beleidigungen muss ich mir nicht bieten lassen. Ich gehe freiwillig in den Ruhestand. Aber Sie sehen ja selber, wohin das führt. Jetzt liegen schon Tote in der Halle herum. Wenn man mich ins Management berufen hätte, wäre so etwas nicht passiert. Dann müssen Sie Herrn Schenkel hassen wie die Pest. Ich hasse niemanden. Für Individuen wie diesen Schenkel habe ich nur Verachtung übrig. Er ist in allem gescheitert, was er angepackt hat. Früher als Spieler, dann als Trainer und er wird auch als Manager scheitern. Er ist ein Blender. Ich hingegen arbeite bis zum Umfallen, wenn es sein muss. Es muss aber nicht. Noch bin ich im Amt. Ich brauche bloß zu pfeifen und dann kommen meine Ordnungskräfte und schmeißen sie aus der Halle. Wollen Sie es darauf ankommen lassen? Ich lächelte und sie hielt sich zwei Finger an den Mund. Doch der Pfiff war nur ein laues Windchen, das nicht einmal bis zu meinem Gehör drang. Sie versuchte es noch einmal, scheiterte aber erneut, diesmal fluchend. Ehe sie mehr Übung bekam, ging ich und suchte Frau Andret. Sie saß auf einem der besseren Stühle im Stadion und schaute den Junioren beim Schlittschuhlaufen zu. Ganz nett, die Jungs. Haben erstaunlich viel Muskeln für ihr Alter. Sind aber alles noch Milchbubis. Wenn ich denen zu nahe komme, klappen sie mit den Zähnen. Und in ein paar Jahren werden sie keine mehr haben. Ist Ihnen nichts aufgefallen an der Leiche? Fehlten ihm ein paar Zähne. Wenn er tatsächlich von einem Pöck getroffen wurde, dann hätte man eine Kopfwunde sehen müssen. Und natürlich Blut. Da war aber kein Blut. Und ich dachte schon, Sie hätten es weggewischt. Diesem seltsamen Polizisten muss es doch aufgefallen sein. Oder ist das nur eine Polizistenattrappe? Ich verwarf meine Hände, was sie als Annäherungsversuch missverstand. Sie knallte mir eines ihrer beiden Handys an die Schläfe und drohte mir mit einer Frauenorganisation, deren Namen ich mir nicht merken konnte. Dafür merkte ich mir die Position des Polizisten. Er stand neben der Eismaschine. In der Tat, Maloney. Eine eingehende Untersuchung der Leiche hat ergeben, dass der Mann nicht durch einen Aufprall eines Gegenstandes an seinen Kopf starb, sondern durch das Eindringen eines Gegenstandes in seinen Herzmuskel. Er wurde erstochen? Er wurde erschossen, Maloney. Meine Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Ich habe veranlasst, dass niemand die Halle lebend verlassen darf. In einem nächsten Leben werden Sie in einem Polizeistaat wiedergeboren. Es wäre viel einfacher, wenn auch Leute wie Sie, Maloney, einige der wenigen wichtigen Lebensregeln endlich beachten würden. Eine davon heißt, die Polizei hat immer recht. Und die andere heißt, wer immer recht hat, ist entweder ein Dummkopf oder ein Polizist. Mehrfachnennungen sind dabei möglich. Es ist Zeit für ein wenig frische Luft, Maloney. Ich dachte, jeder wird erschossen, wenn er versucht, die Halle zu verlassen. Wer mit mir kommt, darf überall hin. Das ist eine der anderen Regeln, die uns allen das Leben einfacher machen. Tatsächlich hinderte uns niemand daran, die Halle zu verlassen. Während wir uns ein wenig die Füße vertraten und der Polizist sich eine Bratwurst kaufte, die er mit gierigen Bissen verdrückte, trank ich einen kräftigen Schluck aus meinem Flachmann. Wir waren ganz offensichtlich nicht die Einzigen, die die Halle lebend verlassen hatten. Auch Frau Wanner gehörte zu den Auserwählten. Was machen Sie da? Schreien Sie nicht so! 20 Jahre lang habe ich nicht gemeckert und für ein lächerliches Gehalt Tage und Nächte geopfert. Jetzt ist die Zeit der Rache gekommen. Indem Sie in Herrn Schenkels Autoreifen stechen. Das ist illegal. Im Namen der gesamten A-Klasse, der gesamten Automobilindustrie und ihrer Zulieferer. Sie sind verhaftet. Den Schaden übernimmt meine Versicherung. Die Genugtuung übernehme ich. Ich werde diese Frau sofort ins Präsidium schaffen lassen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. In spätestens 2 Stunden wird sie dem Mord gestehen. Oder aber an einem Lachanfall gestorben sein. Na los, verhaften Sie mich endlich. Ich werde als Märtyrerin in die Geschichte dieser Eissporthalle eingehen. Der Polizist freute sich über den eher zufälligen Fang. Wie jeder schlechte Angler war es ihm egal, wie groß der Fisch war, der an seiner Leine zappelte. Unser Eins gibt sich mit so wenig nicht zufrieden. Vor allem, solange ein Klient in Lebensgefahr schwebt. Bei der Polizei wohnte ich einem Spektakel bei, das zur Aktion mehr Transparenz bei der Polizei gehörte. Seit die PR-Strategen auch den Polizeidienst revolutionierten, verging keine Woche ohne neue, unsinnige Erlasse. Einer davon war die Möglichkeit, Verhöre öffentlich durchzuführen. Wo waren Sie, als der HC La Chaux-de-Fonds letztmals Schweizer Meister im Eishockey wurde? Was soll diese alberne Frage? Ich werde des Mordes verdächtigt. Da erwarte ich ein geistreiches Verhör. Ich werde nicht dafür bezahlt, geistreich zu sein. Ein wahres Wort aus berufenem Munde. Sie halten den Mund, Maloney. Nur weil dieses Verhör öffentlich ist, heißt das noch lange nicht, dass ich Sie nicht wegen Beamtenbeleidigung hinauswerfen lassen kann. Na, tun Sie es doch endlich. Schmeißen Sie alle raus. Oder haben Sie Angst, dass ich Ihnen etwas antun könnte, wenn wir zwei alleine sind? Solange meine Dienstwaffe ungesichert in meinem Halfter steckt, habe ich keine Angst vor Personen wie Ihnen. Ich sage bewusst nicht Frau Maloney, weil mir das sonst als Diskrimination oder wie das heißt, ausgelegt werden kann. Was wollten Sie die Person Wanner eigentlich fragen? Keine Namen. Solange Zuschauer anwesend sind. Verdächtige Person, haben Sie in letzter Zeit Drohbriefe verfasst? Ja, das habe ich. Sie nehmen es zu. Wozu soll ich hier ein Verhör machen, wenn Sie alles zugeben? Ich gebe lediglich zu, die Drohbriefe an Herrn Schenkel verfasst zu haben. Mit dem Mord in der Halle habe ich nichts zu tun. Das klingt schon besser. Das Verhör kann weitergehen. Die Frau sagt die Wahrheit. Sie halten sich aus, Maloney. Das Publikum ebenfalls. Sonst lasse ich den Saal räumen. Das ist ja schlimmer als an einem Eishockeyspiel. Genau so war es auch. Ich flüchtete zurück ins Stadion, nahm unterwegs eine kleine Stärkung zu mir und erfreute mich an Frau Andret, die meinem Klienten sagte, wo es lang geht. Wenn wir die alte Bestuhlung wegschmeißen und die neuen Stühle alle 15 cm schmaler machen, können wir die Sitzplatzkapazität im Stadion um über 20% erhöhen. Das ist genial. Das bringt mehr Einnahmen und wir müssen weniger heizen, weil die Zuschauer die beste Heizung sind, die man sich denken kann. Bei den Eishockeyspielen könnte man auch eine Torsteuer einführen. Für jedes Tor, das unser Team erzielt, schlagen wir im nächsten Spiel pro Billett einen Franken drauf. Und für jedes kassierte Tor gibt es einen Gratiseintritt. Das geht nicht. Da gibt es einen. Wir dürfen uns nicht von der Spiellaune einiger Profis abhängig machen. Und weshalb kaufen wir nicht einfach die Spiele? Das sollte doch heutzutage möglich sein, oder? Ab und zu könnten wir immer noch verlieren, aber der Rest wäre eine lukrative Show. So weit sind wir leider noch nicht. Die Zuschauer möchten noch immer Sport sehen und keine Show. Sie könnten sich in der Drittelspause von einem ihrer Angestellten erschießen lassen und danach eine Topfkollekte machen. Jetzt werden Sie geschmacklos, Maloney. Kaum ist die Mörderin verhaftet, schon treiben Sie mit dem grauen Scherze. Hat Frau Wanner den Mord gestanden? Sie hat nicht und sie wird auch nicht, weil sie den Mord nicht begangen hat. Das ist beunruhigend. Sehr beunruhigend. Oder sagen Sie das nur, um sich ein höheres Honorar zu erschleichen? Ich zeigte auf den Mann, der ein wenig gebückt durch die Halle schlurfte. Er betrachtete wehmütig die Eismaschine und räusperte sich unanständig laut, als ich mich ihm näherte. Die verdächtige Person, diese Frau Wanner, sie ist während des Verhörs zusammengebrochen. Das ist aber unangenehm. Sie sagen es, Maloney. Glücklicherweise war ein Arzt im Publikum. Zwar nur ein Veterinär, aber Tiere brechen auch manchmal zusammen. Er gab ihr eine Spritze. Frau Wanner geht es den Umständen entsprechend gut. Sie ist jetzt gegen Katzenschnupfen geimpft, aber hat immer noch kein Geständnis abgelegt. Weil sie den Mord nicht begangen hat. Diese Eishalle liegt ihr viel zu sehr am Herzen, als dass sie sie in Verruf bringen würde. Ist das nicht Ihr Klient, Maloney? Er sieht ein wenig gestresst aus. Vielleicht sollte er auch einmal zu einem Veterinär gehen. Was meinen Sie, Maloney? Es ist soweit. Der Mörder erwartet. Dann lassen wir ihn ruhig ein wenig warten. Roland Lang hat mich angerufen. Ist das nicht der Kerl, den Sie entlassen haben? Genau. Er behauptet, dass er den Mörder gestellt hat und in der Spielergarderobe festhält. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich werde diesen Mörder eigenhändig unschädlich machen. Zuerst aber hole ich mir in meinem Wagen mein Dienstreglement. Es dauert eine halbe Stunde, bis der Polizist wieder erschien. Lang hatte in der Zwischenzeit weitere zweimal angerufen, um die Dringlichkeit seines Anliegens zu unterstreichen. Zusammen mit Schenkel und dem Polizisten betrat ich schließlich die Spielergarderobe. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie alleine kommen sollen, Schenkel. Sie elender Feigling. Legen Sie die Waffe weg. Gehen Sie mir aus dem Weg, das ist mein Text. Wo ist der Mörder? Er richtet gerade eine Waffe auf uns. Nur nicht beeindrucken lassen. Sind Sie sich der Konsequenzen Ihres Sohns bewusst? Denken Sie dabei an all die unschuldigen Kinder und Familien, die Hinterbliebenen sinnlosen Terrors, die Witwen und Waisen, die Überbevölkerung und die geplatzten Kondome. Moment mal, das ist der falsche Text. Sie halten jetzt alle den Mund. Ich will nur Schenkel. Er soll vor Zeugen büßen. Ich büße. Kann ich jetzt wieder gehen? Sie werden mit Ihrem Leben büßen. 12 Jahre habe ich für diesen Verein gespielt, meine Knochen hingehalten, mir Verletzungen zugezogen, meine Bandscheibe ist zerstört. Ich kann nicht einmal mehr ein Buch hochheben. Das ist auch nicht nötig. Es gibt viele schöne Bücher, die von netten Menschen auf Kassetten gesprochen worden sind. Sie brauchen also nicht zu verzweifeln, junger Mann. Hören Sie mit dem Gesülze auf. Schenkel muss sterben. Und weshalb musste der andere sterben? Er sah meine Waffe. Er wollte den Sicherheitsdienst verständigen. Schenkel, ich möchte, dass Sie zittern und um Ihr Leben betteln. Also gut, ich zittere und bettle um mein Leben. So erschießen Sie den Verrückten endlich. Wenn Sie es tun, werde ich nächstes Jahr keine Steuern mehr hinterziehen. Das muss ich den Steuerbehörden melden. Nicht nötig. Wenn er tot ist, kann er keine Nachsteuern mehr blechen. Sie wissen doch, wie das ist im Eishockey, oder Schenkel? Zuerst steht es unentschieden und dann kommt der Sudden Death. Das verstehe ich nicht. Hat der Mann eine Scheibe? Vielleicht sollten wir einen Shorthander versuchen. Nein, das geht nicht. Ich bin in der Unterzahl hier. Dann ist es jetzt höchste Zeit für einen Slapshot. Aua! Das war unsportlich. So, und jetzt ab auf die Strafbank. Ich glaube, er ist bewusstlos. Bis er aufwacht, kann ich noch einmal eine Runde auf der Eismaschine drehen. Möchten Sie mitfahren, Maloney? Ich schüttelte entsetzt den Kopf. Roland Lang erwachte eine Stunde später und erinnerte sich an fast alles in seinem Leben, nur nicht daran, dass er verhaftet worden war. Mein Klient beglückwünschte mich zu meinem gezielten Wurf und versprach mir eine Dauerkarte auf Lebenszeit. Ich warte heute noch auf Sie. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Eiszeit –